Der PDS-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gerke forderte die Bundesregierung und ihre europäischen Partner auf, sich für die Durchsetzung der UN-Beschlüsse stark zu machen. Europa muss jetzt zeigen, dass es einen solchen Druck entwickeln kann, dass die israelische Armee sich zurückzieht, dass ein Prozess der Gespräche, des Dialoges wieder in Gang kommt. Zu der Demonstration hatte ein Solidaritätsbündnis für Palästina aufgerufen. Nicht jeder der Versammelten fühlte sich einer politischen Gruppe zugehörig. Das Motiv zur Teilnahme an der Demonstration ähnelte sich aber bei den meisten. Weil ich gegen den Krieg in Palästina bin. Man kann nicht die Menschenrechte mit Füßen treten und dazugucken. Wir versuchen irgendwas zu tun und mehr können wir von hier aus nicht tun. Wir sind hier gegen Ungerechtigkeit etwas zu machen. Ich bin gegen den Terror. Ich möchte lieber, dass Frieden herrscht auf der Welt. Weil so viele unschuldige Menschen sterben. Und ganz Europa schließt die Augen. Und wenn die USA hier einen kleinen Fehler sieht bei arabischen Leuten, dann rennt die los und schießt mit Waffen. Aber wenn die Fehler machen wie jetzt, dann wird es versteckt. Es werden Menschen unter Häuser beerdigt, damit wir die nicht wiederfinden, unsere Verwandten. Und deswegen sind wir hier, damit das ein Ende nimmt. Um meine Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden und dass sie endlich einen eigenen Staat bekommen, wie andere Völker auch. Deshalb bin ich hier. Trotz einer sehr emotionalisierten Atmosphäre verlief die Demonstration im Großen und Ganzen friedlich. Nach Angaben der Polizei gab es lediglich an der britischen Botschaft einige Steinwürfe. Ordner und Polizei hätten die unschöne Szene aber rasch zu Ende gebracht, hieß es. Insgesamt waren in Berlin für Palästina 11.000 Teilnehmer auf der Straße. Aus Berlin war das Dorothea Jung. Bei den baden-württembergischen Grünen gibt es ja recht viele prominente Namen. Ich nenne nur mal Grünen-Chef Fritz Kuhn oder den Fraktionsvorsitzenden Rezzo Schlauch. Der Haushaltsexperte Oswald Metzger sitzt auch in Baden-Württemberg und auch der derzeitige innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Cem Özdemir. Und sie alle streiten sich heute mit einigen anderen um die Listenplätze für die Bundestagswahl am 22. September. Und eng wird es für einige der Herren auf jeden Fall werden, denn die Hälfte der Plätze ist schon mal für Frauen reserviert. Barbara Roth, Sie beobachten das Ganze für uns, den Parteitag in Freiburg. Wie weit ist man denn bislang gekommen? Ja, im Moment läuft der Wahlgang um Platz 6, aber fangen wir mal von vorne an. Alles andere als berühmt ist das Wahlergebnis von Fritz Kuhn. Mit 104 von 197 abgegebenen Stimmen wurde der Parteichef auf den ersten Männerplatz gewählt. Sein Kontrahent, der Haushaltsexperte Oswald Metzger, erhielt 67 Stimmen. Für Kuhn war es knapp, nur 6 Stimmen weniger und der Parteichef hätte in einen zweiten Wahlgang gehen müssen. Ich nehme die Wahl an. Ich bedanke mich für euer Vertrauen und jetzt wird's richtig rund gehen im Land beim Wahlkampf. Kuhn kam auf knapp 53%. Zum Vergleich, vor 6 Wochen auf dem geplatzten Parteitag in Ehingen, als er noch keinen Gegenkandidaten hatte, schaffte er es auf immerhin 80% der Stimmen. Das heißt, sein Herausforderer Oswald Metzger sprach mit seiner Kritik an der grünen Parteiführung, die er als Schoßhündchen der SPD bezeichnete, doch einigen an der Basis aus der Seele. Was die Leute von uns wollen, ist konstruktives Rebellentum. Den Mund aufmachen, nicht in vorauseilendem Gehorsam nur gegenüber dem großen Partner grüne Politik verkaufen, sondern dafür streiten, dass wir mehr Prozente kriegen, dass wir ein größeres Gewicht in der politischen Arena behalten und nur dann werden wir auch wieder Regierungspartei werden. Metzgers Rede hatte Zündstoff. Sie war gespickt mit Kritik an den Spitzenfunktionären, denen er vorwarf, sie knicken, Beispiel Airbus, zu häufig der SPD gegenüber ein. Hartnäckigkeit zeichnet einen Oswald Metzger aus und diese Hartnäckigkeit merkt ihr auch daran, dass die Grünen in Bereichen Profil gewonnen haben, wo wir früher keines hatten. Und ohne dieses Profil wird diese Partei im Herbst bei der Bundestagswahl nicht mehr Stimmen auf die Rippen bekommen. Kuhn dagegen lobte sich vor allem selbst. Seit er an der Spitze der Bundespartei stehe, gebe die ein Bild der Geschlossenheit ab, weshalb er für die Abschaffung der Trennung von Amt und Mandat votiert. Es ist eine Schwächung der Partei, wenn ihre Bundesvorsitzenden bei den zentralen politischen Debatten, die diese Republik umtreiben, ob es Gentechnik war, ob es Afghanistan war oder was auch immer, nicht im Bundestag, sondern in den Talkshows die Kommentare der Grünen Partei zu diesen Themen abgeben. Nicht weniger spannend der Kampf um Platz 4, wo es der linke Kriegsgegner Winfried Herrmann wagte, den Oberrealo-Fraktionschef Rezzo Schlauch herauszufordern. Wobei Herrmann die Frage stellte, ob es bei den Grünen für Pazifisten überhaupt noch einen Platz gibt. Ich hoffe und ich wünsche, dass es in dieser Versammlung genügend Leute gibt, die die Größe und die Weisheit haben, obwohl sie nicht mit mir übereinstimmen, zu sagen, wir brauchen auch solche Menschen wie den Winnie Herrmann, weil der nicht nur in der Partei viele Leute vertritt, sondern auch im Umfeld viele Leute vertritt. Doch gegen den Fraktionschef hatte der Fundi keine Chance. Allerdings schnitt Herrmann besser ab als gedacht. 92 Stimmen entfielen auf ihn, 105 auf Schlauch. Was heißt, auch bei Schlauch war es überraschend knapp. Ich würde manchmal gerne auch unverblümt und schön und purgrün agieren. Nur meine Aufgabe als Fraktionsvorsitzender war eine andere, nämlich den eigenen Laden zusammenhalten, die Koalition zusammenhalten, und das war mein Job. Eines wurde hier also deutlich, abgesehen von Uschi Ai, die Staatssekretärin schaffte es mit 97% der Stimmen auf Platz 1. Abgesehen von ihr gelang den Funktionsträgern hier nicht der lockere Durchmarsch. Sowohl Kuhn als auch Schlauch kamen auf knapp 53%, was wohl für den Grad der Unzufriedenheit mit der grünen Führungsriege spricht. Noch nicht entschieden ist der Kampf um Platz 6, um den buhlen Metzger, Herrmann und der Innenpolitiker der Schwabe türkischer Abstammung, Cem Özdemir. Hier ist ein zweiter Wahlgang nötig. Nach dem ersten war eine riesige Überraschung perfekt, denn nicht Metzger, nicht Özdemir, sondern der Fundi Winfried Herrmann hatte die meisten Stimmen geholt. Rückblende, 8. April 2002. Leo, jetzt geht's los. Regine Biegel im Rheinischen Merkur. Montag, 11.11 Uhr. Eilmeldung, flimmerte es auf dem dpa-Ticker, und Kirch stellt Insolvenzantrag. Eine Frage der Zeit? Vielleicht. Sicher ist zumindest, dass alle Experten längst vorher und natürlich immer schon von diesem Ende gewusst haben und dass selbst im närrischen Kalender selten Uhrzeit und Inhalt so situationssymbolisch aufeinandertreffen. Keine Minimalnachricht aus dem Munde stets namenloser Kirchmanager, die nicht im bleiwüsten Exzess investigativer Journalisten bis zur mentalen Erschöpfung wieder und wieder und wieder gekäut würde. Begleitet von verkrampften Wortspielen, aus denen die pure Verzweiflung schreit. So gut wie, wohl, offenbar, wahrscheinlich, offenkundig, aller Voraussicht nach, beginnen dann die inhaltssicheren Analysen, die schließlich mit der Spiegelschlagzeile skandieren, in dubio pro leo. Der steht dramatisch, begnadet, zerstört, am Abgrund vor dem Aus. Aber zu Ende geht da gar nichts. Jetzt geht's erst richtig los, denn wie vor dem 11. November laufen auch hier die Vorbereitungen monatelang geheim. Seit Montag, 11.11 Uhr, heißt es nun offiziell, Start in die 5. Jahreszeit. Leo spendiert die Filetstücke, bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist. Nur das Spektakelende wird sich selbst für den Katholiken Kirch als ungewisse Premiere entpuppen. Der Medienmogul ist abgetreten. Das wird Spuren hinterlassen auf den Bildschirmen der Republik in der deutschen Fernsehlandschaft. Doch die Meinungsfreiheit in Deutschland sei deswegen noch lange nicht bedroht, meint Peter Glotz. Lasst das Gefuchtel. Glotz im Rheinischen Merkur. Die Deutschen sollten aufhören, immer dann, wenn ein ausländischer Investor versucht, in Deutschland Fuß zu fassen, Zeter und Mordio zu schreien. Dieses Land ist eine Marktwirtschaft, ein Rechtsstaat und eine der großen Informationsgesellschaften, die sich immer für den Freihandel eingesetzt hat. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, einen Australier oder einen Italiener zu hindern, im deutschen Mediengeschäft zu investieren. Es braucht auch keine zu geben. Kirchs Insolvenz ist nicht nur ein Ende, sie kann auch ein Anfang werden. Das wird aber nur funktionieren, wenn die deutsche Medienpolitik aufhört, durch aufgeregtes Gefuchtel die wirtschaftlichen Akteure, die durch eigene Fehler schon genug verunsichert sind, endgültig in den Wahnsinn zu treiben. Apropos Wahnsinn, wie nannte Helmut Thoma, der erste Geschäftsführer von RTL, das Bezahlfernsehen? Man sollte diese Prognose nicht vergessen. Er sprach von elektronischem Rinderwahnsinn. So schmerzlich der Verlust von Arbeitsplätzen für die Betroffenen ist, Pleiten haben auch ihr Gutes. Der Segen der Pleiten. Uwe Jean Häuser in der Zeit. Die Deutschland AG ist am Ende. Ob Kirch oder Holzmann, ob Dornier oder Herlitz, die bundesrepublikanische Herrenriege der Bankiers und Industriepolitiker hat nicht eine dieser Traditionsfirmen vor der Pleite retten können. Ein Anruf vom Kanzler hier, eine staatliche Bürgschaft dort. Die alten Rezepte wirken nicht mehr. Den Sieg des Marktes über die traditionelle Kungelei kann der rheinische Kapitalismus nicht mehr verhindern. Rettungsversuche erzeugen nur größere Probleme. 1999 sicherte Gerhard Schröder mit Geld und guten Worten Holzmanns Zukunft. Für 2,5 Jahre. Die Banken legten nach, die Mitarbeiter übten Verzicht für nichts. Oder jetzt Kirch. Wer hat denn sein Luftschloss so groß werden lassen? Deutschlands selbsternannte Medienpolitiker, zumal die in Bayern, und nach Geltung strebende Bankmanager. Und wieder lässt der alte Reflex nicht auf sich warten. Rot-Grün will den Klassenfeind Kirch vor Staatsfeinden wie Berlusconi und Murdoch schützen. Was bitte ist an Sendern wie Sat.1 oder Pro7 schützenswert? Es ist eine gute Nachricht, dass in Deutschland marode Großunternehmen pleite gehen können, dass die Banken nicht mehr gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen. Wenn die Pleitegeier kreisen, dann schlägt die Stunde der Plünderer. Plünderer ziehen durchs Land. Hans Thie in der Ost-West-Wochenzeitung Freitag. Leo Kirch, der Kinderköpfe mit medialer Gewalt versorgt und die niedrigsten Instinkte der Erwachsenen bedient, ist endlich pleite. Der Holzmann-Konzern, der eine Spur spekulativer Geschäfte und üblen Lohndumpings hinterließ, ist Geschichte. Der Flugzeugbauer Fairchild Dornier, der die kaltblütigen Schwadronen des internationalen Managements mit Privatjets versorgte, ist zahlungsunfähig. Die Bankgesellschaft Berlin, das Flaggschiff im hauptstädtischen Sumpf, ist bankrott. Jede Krise kann reinigend wirken, sagte einst ein alter Grieche. Und unterm Pflaster liegt der Strand, meinte vor 30 Jahren Daniel Cohn-Bendit. Positiv denkend und im Glauben an das Mögliche, das unter der rauen Schale der Wirklichkeit stets vorhanden ist, lesen sich die aktuellen Konkursnachrichten wie der erste Teil einer Geschichte, die, wenn sie anders als geplant weitergeschrieben würde, durchaus eine schöne werden könnte. Pro7 und Sat.1 werden von den Mitarbeitern übernommen und in respektable Sender verwandelt. Die Holzmänner erhalten vom Kanzler eine Anschubfinanzierung zur Gründung selbstständiger Genossenschaften, die sich den Zukunftsmarkt ökologischen Bauens erschließen. Fairchild Dornier wird verstaatlicht, um robuste Flugzeuge für humanitäre Einsätze in entlegenen Gebieten zu bauen. Und die Bankgesellschaft Berlin wird das, was sie sein müsste. Zum einen eine Sparkasse für durchschnittliche Einkommen und zum anderen eine regionale Entwicklungsbank für den Großraum Berlin. Visionen im deutschen Frühling 2002. In Deutschland diskutiert man über die Höhe der Gehälter professioneller Balltreter und draußen in der Welt herrscht Krieg. Krieg in Palästina. Kritik am Staate Israel war hierzulande in der Vergangenheit selten zu hören. Doch Sharons Politik der verbrannten Erde ließ die Stimmung umschlagen. Jetzt sind auch in Deutschland in puncto Israel ganz andere Töne zu vernehmen, wie Michael Naumann mit sichtlichem Unbehagen registriert. Der deutsche Tonfall. Naumann in der Zeit? Nicht die Kritik an der demütigenden Siedlungs- und Kontrollpolitik oder am rücksichtslosen Vorgehen der israelischen Armee ist das Problem, denn sie ist berechtigt und wird von besonnenen Israelis geteilt, selbst in Sharons Kabinett. Vielmehr lässt der neue deutsche Tonfall aufhorchen. Norbert Blüm wirft Israel einen hemmungslosen Vernichtungskrieg vor, als gehe es um die Wehrmacht und ihr Unternehmen Barbarossa. Der Auslandsbischof der evangelischen Kirche in Deutschland, Rolf Koppe, spricht von einem Tabubruch ersten Ranges, weil Sharons Soldaten die Geburtskirche Christi in Bethlehem belagerten, aus der sie beschossen wurden. Was schlägt der fromme Mann stattdessen vor? Der FDP-Politiker Jürgen W. Möllemann chargiert Mannesmut. Was würde man denn selber tun, wenn Deutschland besetzt würde? Ich würde mich auch wehren, und zwar mit Gewalt. Und ich würde das nicht nur im eigenen Land tun, sondern auch im Land des Aggressors. Einig weiß sich Möllemann mit dem CDU-Außenpolitiker Karl Lamers, der keinen Zweifel daran hegt, dass Israel die größere Verantwortung trägt. Neu an diesem Tonfall ist sein Ursprung im bürgerlichen Lager. So wie einst bei der antiimperialistischen Linken der Glaube vorherrschte, mit einem antifaschistischen Rhetorikkurs den Obolus an die deutsche Geschichte entrichtet zu haben, um sich fortan um die antisemitischen Elemente des eigenen Antizionismus nicht kümmern zu müssen, so regt sich heute auf der Rechten ein ähnliches Ressentiment. Genug der Rücksichtnahme auf deutsche historische Verantwortung. Mehr noch, Israels Krieg gegen den palästinensischen Terrorismus bietet manchen die lang ersehnte Chance der moralischen Selbstentlastung. Die sind ja genauso schlimm wie unsere Väter. Eigentlich müsste die Weltmacht USA energisch auf den Plan treten, um dem Blutvergießen in Palästina Einhalt zu gebieten. Doch die Krise um Palästina passt nicht in Bushs Weltbild und bringt ihn in die Zwickmühle. Thomas Kleine Brockhoff in der Zeit. Der Vermittler Amerika hat zur Stunde nur Altes und Appellatives anzubieten. Was fehlt, ist ein neuer Friedensplan, der beinhaltet, welchen Preis Amerika und auch Europa für den Frieden zu zahlen bereit sind, welche Druckmittel sie einsetzen wollen, welches die Anreize für beide Konfliktparteien sind, schmerzhaften Kompromissen zuzustimmen. Unklar ist auch, ob George Bush den Druck auf Israel innenpolitisch lange durchhalten kann. Schon jetzt protestiert die religiöse Rechte, die ihn an die Macht brachte. Angesichts dieser komplizierten Schlachtanordnung ist es gut möglich, dass sich das politische Schicksal des Präsidenten George Bush im Nahen Osten entscheiden wird. Der erste Mann des mächtigsten Landes der Erde ist nach dem 11. September mit mancherlei Attributen versehen worden. Die einen sprechen vom Bush-Krieger, die anderen vom Cowboy-Bush. Das Letztere ist mit Sicherheit unzutreffend. Bush ist kein Cowboy. Utz Anhalt im Freitag. Vor den Stacheldrahtzäunen, an den Öltürmen, an den Sheriff's Offices, von den Großagrariern bezahlter Marshals und überall in der einst freien Prärie hingen Schilder, dead or alive. Darunter das Konterfei von Pferdedieben, Männern, die Weidezäune zerschnitten hatten, Halbblut-Indianern, Männern mit Halstüchern und breitkrempigen Hüten. George W. Bush verwendete diese Phrase, als er sich auf die Jagd nach den Taliban machte. Er sprach aus Erfahrung. Seine Gesinnungsgenossen waren es, die die Bisons abschlachteten, um den Nomaden-Demokratien der Sioux, Comanchen und der anderen ausgerotteten Kulturen ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Seine Vorfahren waren es, die den freien Westen mit ihren Terrorkommandos überzogen und die Cowboys zusammenschossen. Bush ist es, der für seine Clans aus der Ölindustrie den größten Nationalpark Alaskas schleifen möchte und damit die Existenz der dort ansässigen Indianer zerstört. Er unterschrieb Todesurteile am Fließband, so wie seine Vorfahren jeden sich bewegenden Menschen an ihren Stacheldrahtzäunen zum Desperado werden ließen. Er steht in der Tradition der texanischen Ölbarone, die das Beste ermordeten, was die amerikanische Tradition jemals hervorgebracht hat. Er steht gegen den verwirklichten Traum eines Zusammenlebens von Menschen verschiedener Herkunft und Hautfarbe, von Indigenen und eingewanderten Amerikanern. Er steht für den Verrat am Traum der Siedler von 1776, gegen die Verwirklichung der Demokratie im amerikanischen Westen. Wer immer auch George W. Bush gewählt hat, die Erben der Cowboys und Mountain Men können es nicht gewesen sein. Dieser Präsident ist so wenig ein Cowboy wie General Custer ein Indianer oder Axel Springer ein 68er war. Das war der Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon war Henning von Löwies.